Jetzt beginnt für uns ein neuer Abschnitt. Jetzt wird es ernst. Wir werden die Festung Deutschland verteidigen, bis zum letzten Blutstropfen. Wer schlapp macht und Deutschland in seiner schwersten Stunde im Stich lässt, der ist ein Schweinehund. Alles oder nichts. Die Halben holt der Teufel. Wir stehen zum Führer. Schlägst dich in Scherben. Ich stehe für zwei. Uns geht's ans Sterben. Ich bin dabei. Halt ein Ruf durchs deutsche Land, von den Alpen bis zur Waterkant. Alle Deutschen auf dem Krieg gegen die Kanakenrepublik. Ihr lieb Vaterland, zu dir steht, zum Teufel mit der BRD. Fest steht und treu die Wacht an der Spree. Fest steht und treu die Wacht an der Spree. Mit Anatolien hier bebauen, doch zurück aus unseren Gauen, an den Bosporus zurück, sonst brechen wir euch das Genick. Lieb Vaterland, zu dir ich steh, zum Teufel mit der BRD. Fest steht und treu die Wacht an der Spree. Fest steht und treu die Wacht an der Spree. Faust den Knüppel zieht, mit unsere Flagge schwarz-weiß-rot. Wir sind mit treu bis in den Tod. Lieb Vaterland, zu dir ich steh, was immer, immer auch geschehen. Fest steht und treu die Wacht an der Spree. Fest steht und treu die Wacht an der Spree. Fest steht und treu die Wacht an der Spree. Fest steht und treu die Wacht an der Spree.